Erster Ephraim war früher wichtig in Israel. Aber sie beteten falsche Götter an. Deshalb müssen sie sterben. Zweiter, jetzt machen sie noch mehr Fehler. Sie machen Figuren aus Silber. Sie küssen Statuen von Stieren. Dritter, sie werden schnell verschwinden. Wie Nebel am Morgen oder wie Tau. Wie Rauch im Wind gehen sie weg. Vierter, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe euch aus Ägypten geholt. Es gibt keinen anderen Gott. Fünfter, ich habe euch in der Wüste geholfen. Dort war es sehr trocken und heiß. Sechster, sie hatten genug zu essen. Dann wurden sie stolz. Sie haben mich einfach vergessen. Siebter, darum bin ich jetzt wie ein Löwe. Ich warte am Weg wie ein Panther. Achter, ich greife sie an wie eine Bärin. Ich werde sie zerreißen wie ein Tier. Neunter, Israel, du machst dich selbst kaputt. Wer kann dir jetzt noch helfen? Zehnter, wo ist dein König? Er kann dich nicht retten. Wo sind deine Chefs? Elfter, ich gab euch einen König. Ich war sehr sauer. Jetzt nehme ich ihn wieder weg. Zwölfter, die Fehler von Ephraim sind bekannt. Gott vergisst ihre Sünden nicht. Dreizehnter, es ist wie bei einer Geburt. Aber das Kind will nicht kommen. Das Volk ist nicht klug. Vierzehnter, soll ich sie vor dem Tod retten? Nein, der Tod soll kommen. Ich habe kein Mitleid mehr. Fünfzehnter, ein heißer Wind kommt aus der Wüste. Das Wasser wird trocken. Alle teuren Sachen werden weggenommen.